Lektion 16. Ein neues Computerprogramm. Zwei Angestellte eines Heidelberger Marktforschungsinstituts, Markus Vollstetter und Beate Becker, nehmen an einer Schulung für ein neues Computersoftwareprogramm teil. Da sie jetzt gelernt haben, Dateien einzurichten und das Programm schon recht gut im Griff haben, würde ich vorschlagen, dass wir jetzt zu einem konkreten Beispiel übergehen. Was mich ganz besonders interessieren würde, wären statistische Abbildungen. Können wir vielleicht eine demografische Abbildung herstellen? Gut. Sagen wir mal, Sie sollen die Aufteilung von Angestellten, Arbeitern, Freiberuflichen und Geschäftsinhabern in der werktätigen Bevölkerung Deutschlands aufzeichnen. Am besten macht man das wohl mit einer Torte. Genau. Kreisdarstellung. Richten Sie sich eine neue Datei ein und klicken Sie mit der Maus in die obere Randleiste, sodass Sie den Werkzeugkasten auf dem Bildschirm sehen. Ich habe den Kreis und die Linien für die Kreisabschnitte gezogen. Wie rechne ich jetzt die prozentuale Verteilung aus? Das macht der Computer für Sie. Ich habe ein Problem. Die Farben sehen nicht so aus, wie ich sie gerne hätte. Das liegt daran, dass Sie an Ihrem Computer nicht alle Farbnuancen zur Verfügung haben. Wenn Sie Ihre Farbskala auf 48 erweitern, dann müsste das klappen. Mein Kreis ist zu groß. Ich habe keinen Platz für die Legende. Hätten Sie Platz, wenn der Kreis kleiner wäre? Ja klar, darauf hätte ich selbst kommen können. Wie sieht es denn bei Ihnen aus, Frau Becker? Bunt auf jeden Fall. Ich habe mit den Farbskalen gespielt. Jetzt ist es allerdings etwas unübersichtlich. Oh je, meine Legende ist über den Rand hinausgeschossen. Demnach haben Sie den Seitenrand nicht eingegeben. Bitte immer daran denken, wenn Sie das Format der Datei von horizontal auf vertikal oder umgekehrt ändern, müssen Sie die Seitenränder neu eingeben. Ah, da liegt der Fehler. Ich glaube, mir gefällt mein altes Softwareprogramm besser. Na, nicht gleich das Handtuch werfen. So, Frau Becker, nun richten Sie sich mal eine neue Datei ein und kopieren Ihre Kreise als Säulendarstellungen. In der neuen Datei muss ich ja wohl eine 100%ige Randskala einrichten, um die proportional richtige Angabe zu übertragen. So ist es. Sie haben den Nagel auf den Kopf getroffen. Können wir dann vielleicht erstmal eine Pause machen? Da Sie jetzt gelernt haben, Dateien einzurichten und das Programm schon recht gut im Griff haben, würde ich vorschlagen, dass wir jetzt zu einem konkreten Beispiel übergehen. Was mich ganz besonders interessieren würde, wären statistische Abbildungen. Können wir vielleicht eine demografische Abbildung herstellen? Gut. Sagen wir mal, Sie sollen die Aufteilung von Angestellten, Arbeitern, Freiberuflichen und Geschäftsinhabern in der werktätigen Bevölkerung Deutschlands aufzeichnen. Am besten macht man das wohl mit einer Torte. Genau, Kreisdarstellung. Richten Sie sich eine neue Datei ein und klicken Sie mit der Maus in die obere Randleiste, sodass Sie den Werkzeugkasten auf dem Bildschirm sehen. Ich habe den Kreis und die Linien für die Kreisabschnitte gezogen.